schnell auf Wiedersehen. Wiedersehen. Alles so gut. Du warst so lieb, ich danke schön. Bitte schön. Und wenn es geht, komm morgen nicht so spät. Sonst muss ich warten die ganze Nacht und werde schließlich noch ausgelacht. Wir werden warten bis 10 vor 8. Wenn du nicht kommst, spielen wir Skat. Gib mir einen Kuss und sag mir schnell auf Wiedersehen. Wiedersehen. Mein letzter Gruß. Du warst so lieb, ich danke dir schön. Bitte schön. Und wenn es geht, komm morgen nicht so spät. Sonst muss ich warten die ganze Nacht und werde schließlich noch ausgelacht. Wir werden warten bis 10 vor 8, dann wird ausgelacht. Sag mir schnell auf Wiedersehen. Wiedersehen. Mein letzter Gruß. Du warst so lieb, ich danke dir schön. Bitte schön. Und wenn es geht, komm morgen nicht so spät. Sonst muss ich warten die ganze Nacht und werde schließlich noch ausgelacht. Wir werden warten bis 10 vor 8. Das wäre doch gelacht. Gib mir den Kuss, dann ist Schluss.